ja, das ist das Jahr, wir haben es. Heute geht der wieder raus. Wir holen ein paar Folgen aus. Auf der Basis Beat oder auf der Tüte-Kobo-Beat. Ja, wir brauchen einen Joint. Alter Porsche in mein Freund. Ja, wir rasten richtig aus. Schlagen ihn ins Kranken aus. Genau so in diesem Kind verstummt. Von diesem scheiße LKA. Ja, wir nehmen die Tage und schneiden ihn einfach mal ab. Ja, dann geht die Party ab. Alter, ich bin voll auf Zack. Hab die Keller richtig ab. Alter, zieh die Pizza ab in diesem Porsche wieder. Ja, er ist ein schöner Streamer, doch das kümmert uns nicht. Alter, ich bin Herr Brich, also ich bin der Herr King. Gebe Porsche ein Ding, seine Fresse direkt rein. Er kommt auf den Boden an, er fängt an zu schön zu weinen. Ja, in seinen Magen kriegt Porsche ein paar Tinte rein. Ja, wir ficken ihn jetzt weg, und da ist der letzte Tag. Ja, das raue Haus ist voll, wieder mal im Drogenrausch. Ja, wir rasten richtig aus, auf der Nase Kokain. Mega ein Kanister Benzin, frage Porsches Bude ab. Dann geht uns die Party ab und wir sind voll auf Zack. Ja, mit einer Tüte Speed. Gepriesen sei das raue Haus, der Graubatzwick zu 6. Ja, gepriesen sei das raue Haus und der Graubatzwick 6. Ja, dieser David Porsche liegt, der ist ein schönes Tüchenmeer. Ja, er fangt uns alle ab, klatscht den Penner einfach ab. Gepriesen sei das raue Haus, heute wieder Drogenrausch. Egal ob ein bisschen Speed oder eine Tüte Weed. Ja, wir sind wieder dabei, schlagen Porsche wieder frei. Ja, wir schlagen ihn zu frei und sind trotzdem immer frei. Denn wir hassen LKA, wir nehmen die Kalaschnikowa oder einfach Putzi und putzen die Teller weg. Alter, David Porsche wieder, er ist so ein schöner Streamer. Ja, er fuckt mich richtig ab, doch wenn ich tanze, bin ich im Takt. Alter Porsche wird geklatscht und der fuckt uns richtig ab. Ich nehm den Pumpkin und schieße Porsche wieder an. Porsche wieder, schwule Sand. Porsche hat nicht mehr meine Frau, außer seiner scheiße Mutter, die er terrorisiert, die ein Kaida. Doch scheiß drauf, denn wir hassen Porsche wieder nur so. Er sitzt nicht mal auf dem Thron. Ich nehm meine Pumpkin, schieß sie von der Seite an. Alter, fuck mich richtig ab, deswegen krieg der Klatsche ab. Ja, ich nehme die Kalasche und schieße mit diesem Teller rein. Ja, ich hab eine Kalasche und Porsche ist scheiße wie die Tracks am Paralasch. Alter, er fuckt uns alle richtig ab. Ja, Porsche wieder ab, fuck, ja. Jennifer Herbst.